وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Und der Gesandte sagt, O mein Herr, mein Volk mied diesen Koran unter Missachtung. Mahjura, etwas verlassen, etwas so behandeln, dass es missachtet wird. Hier die Kuffar in Mekka, die Glaubensverweigerer, machten sich lustig über den Koran. Und wenn mit Qaumi, wenn mit Volk, hier die Umma des Gesandten sallallahu alaihi wasallam auch gemeint wird, oder wenn wir das mal daraus lesen, dann heißt das, den Koran so behandeln, als ob man ihn hinter den Rücken gelassen hätte. Ihn nicht vor sich legen, zum Lebenswegweiser nehmen, sondern wie vergessen behandeln, überall nach Rechtleitung schauen, überall nach Anleitungen schauen, wie habe ich zu leben, was ist gut, was ist schlecht, aber nicht im Koran. Allah möge uns bewahren, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam über uns so etwas sagt. So haben wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt. Und dein Herr genügt als Führer und Helfer. Also jeder hatte Feinde, jeder Prophet hatte Feinde, aber die andere Seite war immer Allah. Und Allah genügt als Helfer. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, oh, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. Der Koran ist ja in Teilen einzeln nach und nach offenbart worden. Und damit waren sie auch wieder unzufrieden, würde er doch als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Also dieses Nach und Nach Offenbaren, ein Teil nach dem anderen, das ist, warum dein Herz gefestigt wird. Und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. Und sie bringen dir kein Beispiel, ohne dass wir dir die Wahrheit und eine bessere Erklärung brächten. Also alles hat einen Sinn. Nichts ist sinnlos offenbart worden. Diejenigen, die auf ihren Gesichtern zur Hölle versammelt werden, jene sind in der schlechtesten Lage und sind am weitesten vom rechten Weg abgeirrt. Und wir gaben bereits Musa a.s. die Schrift und bestellten ihm, seinen Bruder Harun, die Last mitzutragen. Da sagten wir, geht zu dem Volk, das unsere Zeichen für Lüge erklärt hat. Dann zerstörten wir sie vollständig. Und auch das Volk Nuhs, als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten, ließen wir sie ertrinken und machten sie für die Menschen zu einem Zeichen. Und wir haben für die Ungerechten schmerzhafte Strafe bereitet. Und desgleichen auch die Ad, die Thamud, die Leute von Arras und viele Geschlechter dazwischen. Ihnen allen prägten wir Gleichnisse und sie alle zerstörten wir vollständig. Sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen niederging. Haben sie sie denn nicht gesehen? Nein, vielmehr erwarten sie keine Auferstehung. Also ihr Problem ist das Eigentliche, dass sie keine Auferstehung erwarten. Sie haben keinen Glauben am Jenseits, aber Zeichen haben sie eigentlich genug gesehen. Die Stadt, auf die der Unheilsregen niederging, ist die Stadt von, die Gemeinde von Lut, a.s. Ihr Problem war ja auch schon, dass sie nicht an die Auferstehung glaubten. Und wenn sie dich sehen, machen sie sich über dich lustig. Ist das derjenige, den Allah als Gesandten geschickt hat? Ja, also das gab es auch schon immer. Solche Menschen, die sich nicht mal diese Würde besessen haben, sich vom Lustigmachen fernzuhalten, was ja wirklich ein kindisches Benehmen ist, ein gemeines Benehmen ist, religiös oder nicht religiös, das sollte man einfach aufgrund von Menschlichkeit nicht machen. Beinahe hätte er uns früher von unseren Göttern abirren lassen, wenn wir nicht beharrlich an ihnen festgehalten hätten. Also sie sind noch froh, dass sie sich nicht haben verführen lassen. Von was? Von etwas, wofür sie keine Beweise haben. Sie werden, wenn sie die Strafe sehen, erfahren, wer weiter vom Weg abgeirrt ist. Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du denn Sachwalter über ihn sein können? أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ Wer ist jetzt sein Gott? Seine eigene Neigung. Das ist jemand, der keine Religion, keine große Ideologie, keinen Götzen außerhalb folgt, sondern wer ist seine Götze geworden, wer ist sein Gott geworden? Seine eigenen Begierden, sein Ego, sein Nefs, seine Neigung, seine Wünsche. Und das kann man sogar innerhalb, wenn man sich innerhalb einer Religion befindet, kann man noch dieser Gefahr unterliegen. Woran merkt man das? Sobald ein religiöses Gebot im Konflikt ist mit dem eigenen Wünschen, mit den eigenen Begierden, wer überwiegt, wer siegt? Die eigene Begierden, die Hawa. Sie ziehen einen runter, sie haben eine Anziehungskraft für einen, vor der ist man schwach, hilflos und gebunden. Ich, mein, für mich, mein Interesse, meine Begierde. bei Tabarani wird ein Hadith vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte: ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع. Unter dem Himmel, unter dem Schatten des Himmels, gibt es keine Gottheit, die angebetet wird, außer Allah, die größer im Sinne von schlimmer bei Allah wäre, als die Neigung, der gefolgt wird. Von allen Göttern, die alle schlimm sind, weil sie nichtig sind, weil sie falsch sind, weil sie nicht auf Wahrheit basieren, aber die schlimmste und verwerflichste unter anderem ist die Hawa, die eigene Begierde, dass man den eigenen Wünschen folgt, dass man ohne zwischen erlaubt, nicht erlaubt, schlecht oder gut, wahr oder falsch, ohne darauf zu achten, worauf man eigentlich ist, den eigenen Kompass, die eigene Begierde macht. Das ist das einzige Kriterium. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Will ich das jetzt machen? Will ich das nicht machen? Das ist das Einzige, worauf man achtet. Die Laune, die Wünsche, die eigenen Interessen. Und da muss man wirklich auch im Alltag ein bisschen drauf achten. Allah bewahre, dass wir so weit gehen, dass es wirklich zu einem Götzen wird, den wir erst zerbrechen müssen. Ja, aber diese kleinen, in Anführungsstrichen, Dinge, die wir oft leider tun. Jemand verletzt uns, jemand provoziert uns und wir haben jetzt keine Geduld und wir geraten so außer uns, dass egal, wer jetzt vor uns steht, das können sogar die eigenen Eltern sein. Da können sogar unter diesen Zornesausbruch können sogar die Eltern geraten. Dann achten wir auf nichts mehr, ob es anständig ist, so zu sprechen oder nicht, ob es in Ordnung ist, das jetzt rauszulassen oder nicht. Wir brechen jedes Gesetz, jede Regel und es ist für uns alles erlaubt. Wir müssen jetzt unsere Wut auslassen. Ja, wer gebietet denn solch eine Regel? Wo hat man sowas gelesen? Welche Religion erlaubt das? Keiner. Das eigene Nefs, die eigene Begierde, das eigene Ego hat das geboten. Das ist wie ein Wahn, der erfüllt werden muss. Ja, wie Rachewahn. Und dann sagt man so schlimme Sachen wie, ich bring dich um. Oder solche Dinge, anstatt den Mund einfach zuzuhalten, lieber die Hand draufzulegen auf den Mund, weil solche Verbrechen geäußert werden, Ungeheuerlichkeiten geäußert werden. Ja, und dann gibt es auch diesen Wahn von alles, auch den Menschen zeigen, alles ins Internet stellen, alles mitteilen, ob es jetzt von Interesse ist oder nicht, ob es einen Nutzen hat oder nicht. Da gab es letztens ein Video, wo man gedreht hat, wie Jugendliche wirklich zu Tode geprügelt wurden. Als ob wirklich alle wahnsinnig geworden sind. Als ob jeder seiner eigenen Neigung folgt und nicht mehr darauf achtet, ob etwas in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Ja, Dinge werden gesagt, die nicht mal im Spaß gesagt werden dürfen, geschweige denn in Wut und in Ernsthaftigkeit. Ja, wie kommt es denn zu den meisten Verbrechen, zu Streitigkeiten, zu Uneinigkeiten, wegen dem Folgen der eigenen Begierden? Warum vernachlässigen wir die Gebete? Warum vernachlässigen wir viele Dinge, von denen wir genau wissen, eigentlich sollte ich das tun oder eigentlich sollte ich das nicht tun? Wegen den Folgen der Begierde. Der Laune folgen, keine Prinzipien kennen. Sich nur daran halten, worin man Genuss und Freude findet und sobald es einem gegen die eigene Begierden geht, diese Regel gern, gut und gerne opfern, übertreten, Grenzen übertreten. Ja, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht da in diesen Sog gerät und dem eigenen Ego, Nefs, Begierden, Wünschen so sehr folgt, dass sie der Gott werden, dem man eigentlich dient. Wie verwerflich ist das? Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. Ja, so wie das Vieh nicht weiß, ob der Hirte es zur Weide oder zur Schlachthof führt, zum Schlachthof führt, sie folgen einfach genau so, oder hier Allah sagt, noch schlimmer, sind diese Menschen, sie denken nicht nach, sie analysieren sich nicht, sie fragen nicht, dass wem folge ich da eigentlich. Sie erkennen ihre Fehler nicht und verbessern sich dementsprechend auch nicht. Sie sind wie das Vieh, nein, sie sind noch schlimmer in dieser Hinsicht. Siehst du nicht deinen Herrn, wie er den Schatten lang werden lässt? Wenn er wollte, würde er ihn fürwahr stillstehen lassen. Hierauf machen wir die Sonne zu einem Hinweis auf ihn. Hierauf ziehen wir ihn leicht zu uns ein. Und er ist es, der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen macht. Und er macht den Tag zum Aufstehen. Und er ist es, der die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet. Und wir lassen vom Himmel reines Wasser herabkommen. Ja, also das Regenwasser ist also rein und reinigend. Damit kann man sich auch waschen und zur rituellen Waschung auch benutzen. Das wird hier unter anderem angedeutet. Mit dem Regenwasser passiert noch was, um damit manch totes Land wieder lebendig zu machen und um es Vieh und Menschen in großer Zahl, die wir erschaffen haben, zu trinken zu geben. Ja, wir sehen ja Regen auch so oft, gerade in diesen Gebieten, aber wir wundern uns gar nicht mehr, wir verwundern uns gar nicht mehr, wir sehen Allahs Zeichen, eine nach der anderen. Ja, und das nennt man, das ist eine Art von Blindheit. Die Augen sehen zwar, aber das Herz ist blind für diese Größe dieser Wunder geworden. Und wir verteilen es ja unter ihnen auf verschiedene Weise, damit sie bedenken. Aber die meisten Menschen weisen alles zurück, außer dem Unglauben. Wenn wir wollten, würden wir wahrlich in jeder Stadt einen Warner erstehen lassen. So gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit gegen sie ab mit großem Einsatz. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Mit großem Abmühen, mit großem Einsatz. Mit was? Mit was soll man sie, die Verweigerer, die Leugner, mit was soll man sie, mit was soll man sich bemühen gegen sie? Mühe dich damit mit dem Koran. Das heißt also, wer sich für den Koran bemüht. Ja, wie heißt es? Allah hätte in jede Gemeinschaft einen Gesandten schicken können. Es gab aber jetzt den letzten Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er ist schon dahin gegangen, aber seine Risale, seine Botschaft ist noch übrig. Und sie wird bis zum Tag der Auferstehung unter seiner Gefolgschaft, unter seiner Gemeinschaft übrig bleiben. Allah hat das garantiert. Das heißt also, was ist zu tun? Dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wurde diese Aufgabe übergeben und nach ihm wurde sie seiner Umma übergeben. Was nämlich? Mit dem Koran sich bemühen. Die Botschaft des Koran verstehen, umsetzen und sie weiterverbreiten. Sie etablieren und darauf standhaft sein. Wer das tut, der macht wahrlich einen großen Dschihad. Und was auf diesem Weg an Befeindungen, Hindernissen, Schwierigkeiten entsteht, diese auszuhalten, der macht großen Dschihad. Dieses war eine Pflicht für den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, und danach nochmal wurde sie auf einen Teil der Umma, sagen wir ganz vorsichtig, übertragen. Alle müssen den Koran versuchen zu verstehen und umzusetzen, und ein Teil davon muss ihn so gut verstehen, dass er ihn auch anderen beibringen kann. Und das ist nur mit Aufrichtigkeit und Gottesfurcht möglich. Wenn man noch zu sehr Gefangener seines eigenen Nafs ist, noch die eigene Größe sucht, nicht Allahs Größe, wenn man eigene Vorteile sucht, nicht den Vorteil für die Sache, für die Aufgabe, dann kann man nur schwer, wenn sogar nicht, gar nicht, für diese Sache arbeiten. Das ist das Buch, welches Hidayah, Rechtleitung, eine Unterscheidung, eine Heilung, eine Barmherzigkeit ist. Wer immer noch dafür arbeitet, um selber Lob zu bekommen, der bei den geringsten Problemen aufhört, weil er sieht, oh, mir hat das ja gar nichts gebracht, und wieder abwendet, der kann diese Sache nicht nützen. Mühe dich damit ab, ein großes Abmühen. Hier wird das Wort Dschihad also auch für nicht Kampfhandlung, sondern für das Beschäftigen mit dem Wissen des Koran benutzt, das Verbreiten des Koran in irgendeiner Form im Dienste des Koran stehen, und das gehört zu einem großen Dschihad. Und er ist es, der den beiden Meeren freien Lauf lässt. Das eine ist süß und erfrischend, also die Gewässer. Das andere Wasser ist salzig und auf der Zunge brennend. Und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. Ja, das wusste damals kein Mensch. Allah hat das vor so vielen Jahrhunderten, 1400 Jahrhunderten schon offenbart, was viel, viel später überhaupt erst erahnt und noch viel später erst erforscht werden sollte, dass es nämlich Süß- und Salzwasser gibt und diese beiden sich nicht vermischen. Ja, die vermischen sich nicht. Das eine bleibt auf der einen Seite, das andere dort. Sogar wenn das Süßwasser in das Salzwasser einfließt, dann auf eine solche Art und Weise, dass eine klare Trennlinie zwischen beiden ist, eine Art von Hindernis. Allahu Akbar. Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zur Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Beides Wasser. Das eine ist komplett anders als das andere. Und die mischen sich nicht. Das ist die Sunna von Allah, das ist die Art und Weise, die Gesetzmäßigkeit Allahs in der Natur. Menschen sind auch aus Wasser und auch die haben manchmal Gemüter, die sich nicht mischen können. Die sind so verschieden, die können nicht miteinander richtig warm werden. Die können keine enge Beziehung haben. Und das ist eine Tatsache. Und Tatsachen müssen akzeptiert werden. Und gerade wenn man auf dem Weg ist, beschäftigt ist, dem Koran zu dienen, auf einer Arbeit unterwegs ist, die dieser Sache nützen soll, dann statt alles zu geben und immer wieder gegen diesen Felsen zu laufen, um eine bestimmte Person zu ändern, damit sie einem selber passt, ja, anstatt dessen lieber das akzeptieren, Ja, nochmal dieses Felsenbeispiel. Der Fels versperrt dir zwar einen Weg, aber rechts und links gibt es zwei Wege, trotzdem vorbeizukommen. Ja, wie ein Fluss oder wie ein Bach. Das Wasser bleibt auch nicht stehen, nur weil da jetzt Felsen oder kleine Steine drin sind. Es fließt mit noch größerer Geschwindigkeit dran vorbei. Warum? Weil es ein Ziel hat. Es fließt irgendwo hin. Es hat ein Anliegen. Ja, genauso, wenn der Mensch ein Anliegen, ein Ziel, eine wichtige Sache hat, die er verfolgt, dann lässt er sich durch Kleinigkeiten, warum ist der so, warum ist die so, warum hat der und der mich so und so behandelt, dann lässt er sich davon nicht aufhalten. Was also muss getan werden? Die Niyya, die Absicht muss rein sein, die Aufrichtigkeit muss da sein, das Ziel muss klar vor Augen sein und das muss einem so viel wert sein, dass man andere Kleinigkeiten auch mal übersehen kann. Und diese Verschiedenartigkeit, die die Menschen mit sich bringen, das ist genauso dann auch in der menschlichen Gesellschaft zu sehen. Es gibt die Blutsverwandtschaft und es gibt die Verwandtschaft durch Heirat, die Schwägerverwandtschaft. Und die können nicht gleich sein. Ja, die Schwiegereltern können nicht wie die eigenen Eltern sein. So, und wer jetzt keinen Sinn im Leben hat und kein großes Anliegen hat und kein Ziel hat, auf das er zugeht, Achira ist ganz weit entfernt, das Jenseits spielt keine große Rolle, Allahs Zufriedenheit ist ja auch etwas, was sehr schwammig ist und ja, muss mich jetzt nicht interessieren, ich bin noch jung. Wer so lebt, der wird nirgends zufrieden sein. Bei Eltern ist er nörgelig, ja, ich werde nicht wie meine Schwester behandelt oder ich werde nicht so, ich werde nicht dies. Dann heiratet er, dann hat er mit den Schwiegereltern Probleme, mit denen ist er unzufrieden. Und er erkennt einfach nicht, dass jeder hat in meinem Leben eine Rolle zu erfüllen. Wir sind füreinander Prüfung. Was ist zu tun? Ich muss jedem Gutes tun. Ich muss Allahs Zufriedenheit mit diesen Menschen suchen. Ich muss mich so benehmen, dass ich auf die Rechte der Menschen achte und darüber steige, mich darüber erhebe, was man mir vielleicht nicht gegeben hat, dass ich etwas übersehe und prinzipientreu handeln, damit ich dem gerecht werden kann, was eigentlich wichtig ist. Aber sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder nützt noch schadet, und der Ungläubige leistet stets Beistand gegen seinen Herrn. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Sag, ich verlange von euch für mich selbst keinen Lohn dafür. Wer aber einen Weg zu seinem Herrn einschlagen will, bekommt selbst seinen Lohn. Also mir genügt, wenn jemand seinen Weg zu Allah findet. Ja, und das sollte, der Gesandte redet hier so, sallallahu alaihi wasallam. Und jeder aufrichtige Da'i, jeder aufrichtige Mensch, der zu Allahs Religion, zum Koran einlädt, der muss auch so denken und das auch so sagen. Ja, also wichtiger noch denken und sich auch so geben, dass sein Lohn ist schon, wenn jemand seinen Weg zu Allah findet. Mehr möchte er nicht. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn. Er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener, der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er ist der Al-Abama. So frag einen, der von ihm Kenntnis hat. Khabira. Khabira ist jemand, der Experte auf seinem Gebiet ist. Ja, Khabir. Khibra ist die Experte sein in dem Gebiet, auf dem man sich konzentriert hat. Und die soll man also fragen über Allah. Wenn man nicht weiß, dann soll man diese fragen. Und wenn zu ihnen gesagt wird, diese Experten auch, nochmal, das ist eine Kleinigkeit jetzt, aber zum Beispiel, es gibt im Koran Ayat, die über Biologie sprechen. Jetzt, wenn ihr zum Beispiel einfach so mit jemandem drüber sprecht, ist es was ganz anderes. Wenn ihr jetzt einen Fachmann, einen Experten über die Wissenschaft der Biologie fragt, dann wird er euch ganz andere Nuancen und ganz andere Aspekte und Bereicherungen mitteilen können, als wie wenn ihr jemanden fragt, der halt auch eine Ahnung hat, aber sich wirklich nicht, halt eben kein Experte ist auf diesem Gebiet. Ja, also auch in dieser Hinsicht kann man diese Eier lesen. Und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Al-Abama nieder, sagen sie, was ist denn der Al-Abama? Sollen wir uns einfach vor dem niederwerfen, was du uns befiehlst? Und das mehrt ihnen nur die Abneigung. Wie undankbar. Allah gibt ihnen Gutes, schickt ihnen einen Gesandten und das mehrt noch ihnen die Abneigung. Das ist wie dieses schlechte Wort, das sowieso keine Basis hat. Selbst wenn der Regen kommt, das mehrt nur noch, ja, das mehrt nicht die Stabilität. Warum? Weil die Basis gar nicht da ist. Das Gute mehrt ihnen noch ihr Übel. Segensreich ist derjenige, der im Himmel Türme gesetzt und darin einen Lichtkörper und einen leuchtenden Mond gesetzt hat. Und er ist es, der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für jemanden unterscheiden, der Bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. Tag und Nacht folgen immer einander, keiner nimmt sich mal frei und auf einmal sind 2 Tage dunkel oder 5 Tage hintereinander Tag. Alles kommt genau so, wie es kommen soll, nach dem Befehl Allahs. Und schon seit so langer Zeit tun sie, was ihnen geboten wird, Sonne, Mond, Sterne. Wir fangen auch oft mit großem Elan etwas an und dann entstehen halt, weil das die Natur dieser Welt ist, hier und da kleine Problemchen. Und was passiert? Wir lassen alles liegen. Und wir finden Ausreden für uns. Das mir wurde ja das getan. Ich komme damit nicht zurecht. Ich habe nicht die Laune dafür. Und werden all diese Ausreden, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen, werden die uns nützen? Ja, dann wird es den Menschen wie einen Tropfen auf einem heißen Stein ergehen. Ja, er verdampft in einem Augenblick. Er hat keinen Bestand, er hat keine Kraft. Bevor dieser Tag kommt, müssen wir uns nochmal überlegen, was werden wir dorthin mitnehmen.